Als Gemeinschaft können wir, wie eine Stimmgabel auf dem kosmischen Klavier, miteinander schwingen, um ein höheres Kraft- und Energieniveau zu erreichen. Und mit Kraft meine ich die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme mit der Welt, nicht rohe Kraft, die etwas erzwingt. Unsere Gesellschaft glaubt nicht, dass Probleme durch sanfte Berührung der Erde, durch das Miteinander von Mensch und Erde zu bewältigen sind. Sie glaubt an Herrschaft, an manipulierende Macht über die Erde und alles, was auf oder unter oder über ihr ist. Aber es funktioniert nicht. Und du und deine Freunde, Vanessa, ihr wisst und fühlt es. Die Erde berühren, das ist zum Beispiel durch Feste möglich. In ihrem Zusammenwirken geben Festlichkeiten und Rituale den Menschen die Möglichkeit, ihre lebenswichtigen Verbindungen zur Welt wieder einmal zu bündeln. Im Ritual feiern Menschen die Harmonie mit ihrer Welt. Sie sammeln ihre kollektiven Kräfte und rufen die Dralas, um mit ihnen das Leben zu feiern. Rituale lassen Resonanzen entstehen, über die es zum Austausch zwischen Dralas und Menschen kommen kann. Wir suchen Verbindung zu den Elementarkräften der Welt. Durch Einstimmung auf das Wasserelement und die Wasserdralas entsteht eine Verbindung zum Wasserelement in uns selbst und der Welt. Wenn wir das Windelement feiern, treten wir in Resonanz mit dem Wind und den wirbelnden Energien des Himmels. Und wenn die Energie des Fühlens oder Liebens entlang der Bahnen von Energie und Gewahrsein ausgesandt wird, können Wunder geschehen. In unserer westlichen Gesellschaft ist das Feuern inzwischen eher Flucht vor der elenden Plackerei des Lebens als eine Gelegenheit, die Verbindungen zu Leben und Erde neu zu knüpfen. Wie leer sind Partys, bei denen man sich mit wohlgesetzter Miene anödet oder Fressgelage die Körper, Geist und Herz erschlagen. Ritualversuche sind häufig ermüdend, wenn nicht langweilig. Aber es war nicht immer so. Bei den vorchristlichen Heiden gab es an den großen Wendepunkten in den Zyklen der Natur gewachsene, vielschichtige Rituale und Feste. Nach der Christianisierung hat man aus diesen Festen Feiertage wie Weihnachten, Ostern und Allerheiligen gemacht. Die heiligen Steinkreise wurden zerstört, heilige Brunnen zugeschüttet, heilige Menschen verbrannt. Man verbot den Menschen ihre das Leben erneuernden Rituale. Und als die Puritaner erst loslegten, waren die Dämonen bald ganz ausgetrieben. Denn jetzt wurde alles Singen, außer das von Kirchenliedern, Tanzen, Spielen und überhaupt jedes die Sinne ansprechende Tun verboten. Du hattest zu arbeiten und dich vom Teufel fernzuhalten. Hattest du darin einmal nachgelassen oder bist aus der Reihe getanzt, war dir eine schwere Strafe sicher. Wir leben immer noch unter der Last dieses puritanischen Erbes. Nach wie vor schwingen Individualismus und trostlose Arbeitsbesessenheit das Zepter. Aber ist es nach allem, was wir hier besprochen haben, immer noch weit hergeholt zu glauben, dass ein Regentanzritual mehr bewirkt als der Bau von Staudämmen oder gewaltsames Regenmachen mittels Silberjodid-Berieselung der Wolken? Wirkt das Einsperren von Menschen besser gegen Gewalt, oder ist es besser, man hilft ihnen, die Güte und Freundlichkeit zu sehen, die ihnen selbst eigen ist? Ist ständige Geschäftigkeit wirklich produktiver, als mit den Dralas zu tanzen und ihnen die Chance zur Mithilfe zu geben? Unsere gewohnten Verfahren haben ihren begrenzten Nutzen, aber vielleicht könnten wir doch unser Denken ein wenig raumgreifender machen. Feste und Rituale sind wichtige Bestandteile des Lebens und so notwendig wie das tägliche Brot. Feste feiern die Ordnung der Natur und verbinden den Menschen mit den Naturereignissen und den Geistern. Die Geister sind am Ritual beteiligt und erwachen hier zum Leben. Das Feiern geschieht um des Lebens selbst willen. Es ist ein natürliches Überströmen lebendiger Freude, eine Erneuerung, eine Neubelebung. Das Fühlen des Guten und der Freude in einem selbst weitet sich aus zum Fühlen des Guten im Anderen und dem grenzenlosen Universum, dem wir alle angehören.